Deutschlandfunk. Dossier. Immer wieder brechen Menschen aus ihrer wohlgeordneten Welt aus, in der es ihnen gut geht, um nach einer Welt zu suchen, in der es ihnen besser geht als dort, wo es ihnen gut geht. Warum? Die Hippies, die keine Subkultur innerhalb der Gesellschaft mehr sein wollten, sondern ausdrücklich eine Gegenkultur, stammten zumeist aus den oberen Schichten der Gesellschaft. Mehr als jede Protestgeneration schockierten sie, weil sie sich nicht mehr auf den klassischen Konflikt der Reichen und der Habenichts reduzieren ließen. Sie hatten ja und rebellierten trotzdem. Warum? Wahlverwandtschaften. Die Utopie der idealen Gemeinschaft. Ein Feature von Eike Gebhardt. Der alte und oft verspottete Guru der Studentenbewegung, dessen Gesellschaftsdiagnosen vom eindimensionalen Menschen oder von der repressiven Toleranz sprichwörtlich wurden, Herbert Marcuse, bot als erster eine handfeste Erklärung. Die Wohlstandskinder seien zwar nicht mehr materiell, wohl aber psychisch ausgebeutet, das heißt zahlloser Erfahrungsmöglichkeiten beraubt, würden getrimmt auf unnötig enge Charakterideale. Ironie des Fortschritts. Gerade als die Menschheit zum ersten Mal in ihrer Geschichte über alle materiellen, technischen und kulturellen Ressourcen zu verfügen schien, um einen alten Menschheitstraum zu verwirklichen, das ganze ungeheure Spektrum menschlichen Potenzials in uns zu entfalten, da stutzte sie sich selbst die Flügel, als schreckte sie vor dem Höhenflug ihrer eigenen Träume zurück. Dichter am Morgen, Kaufmann zur Mittagszeit, Politiker am Nachmittag, Künstler am Abend. So ähnlich hatte Marx den Traum skizziert. Menschen seien nicht mehr auf eine Rolle oder Identität festgeschrieben. Sie könnten wählen, immerfort neu. Eine zeitlose menschliche Sehnsucht, die sich in allen Kulturen nachweisen lasse, glaubt der Alt-68er Dieter Duhm, bekannt geworden durch einen Bestseller über »Die Angst im Kapitalismus«. Scharfsinnige Analysen über das umfassende Gefühl der Bedrohung durch die Konkurrenzgesellschaft. Heute ist er der Spiritus Rector einer Kommune an der portugiesischen Algarve, nach Experimenten im Schwarzwald und bei Berlin. Es gibt neben der kompensatorischen Sehnsucht, die also reaktiv auf das eingesetzt wird, was man im Leben vermisst, gibt es eine ganz andere Sehnsucht, die zu tun hat mit der entelechalen Entwicklung. Wären wir eine Raupe, so hätten wir die Sehnsucht nach dem Schmetterling zum Beispiel. In der Sehnsucht steckt, wie schon Bloch gesagt hat, im Prinzip Hoffnung, der Vorschein einer noch nicht wirklichen, aber latent daseienden Utopie. Utopien sind heute out. Angeblich. Der Traum von einer besseren Welt schaffe nur Unruhe, heißt es immer wieder. Habe nicht die sozialistische Utopie gezeigt, wohin das führe, wenn man Menschen zu ihrem Glück zwingen wolle? Ein neues Lied, ein besseres Lied, oh Freunde, will ich euch dichten. Wir wollen hier auf Erden schon das Himmelreich errichten. Dass Utopien überhaupt nichts Zwanghaftes haben müssen. Dass der Traum gerechter, solidarischer Gemeinschaften in praktisch allen Kulturen nachweisbar ist, dass es durchaus seriöse und langfristige Experimente wie die Kibbuzim in Israel, Auroville in Indien und viele andere gibt, dass einflussreiche Utopien wie die des Charles Fourier weltoffen, individualistisch und fast familiär konzipiert waren, werden nachdrücklich all jene leugnen, die vom Status quo profitieren und ihn daher bewahren wollen. Das heißt, diese Welt für die beste aller möglichen halten. Was könnte nützlicher sein für jeden Machthaber, als Menschen gegeneinander auszuspielen? Also erklären sie Konkurrenz nachdrücklich zum Naturzustand, geben suffisante Artikel in Auftrag über angebliche Einfallspinsel, denen Gerechtigkeit wichtiger sei als Freiheit, und verstehen unter Freiheit meist nichts weiter als den ungezügelten Kampf um Marktanteile. Nur in der Freizeit, in den Ferien, in Träumen, wo es keine Folgen hat, solle der Normalbürger seine Ideale ruhig mal austoben. Dums Kommune war eine von jenen, die sich die offene Utopie nicht ausreden lassen wollten. Begleitet von einer lautstarken Hass- und Hetzpresse spielte die zuerst kaum zwei Dutzend zählende Gruppe im Schwarzwald vor Jahrzehnten ein verwegenes Experiment durch, zu dem neben ökologischer Lebensweise, basisdemokratischen Umgangsformen und alternativer Erziehung die Aufhebung der Geschlechterrollen gehörte. Nicht zuletzt wollte man weg vom sexuellen Besitzdenken hin zu einer von der Solidargemeinschaft getragenen oder abgefederten sogenannten freien Liebe. Wie könne es auf der Welt Frieden geben, wenn zwischen den Geschlechtern Krieg herrsche, hieß es immer wieder. Vertrieben aus der Schwarzwald-Idylle, aber überzeugt, dass sie zumindest in dieser Breite des Spektrums ein einmaliges Experiment durchspielen, erwarb die Kommune vor den Toren Berlins ein verlassenes Übungsgelände inmitten der verwunschenen Landschaft des Fläming und nannte sich fortan Zentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung, kurz ZEGG. Gewachsen auf 80 bis 100 Mitglieder sitzen sie heute mit im Stadtrat, betreiben Gemeindearbeit und haben inzwischen im gesamten Großraum zahlreiche kleinere Kommunen und Gemeinschaftsunternehmen angezogen und zu einem Netzwerk, so nennen sie die lose punktuelle Zusammenarbeit mit Gemeinschaften auch andernorts, gestrickt. Castor Stein. Also eines, was schon mal erwähnt wurde, dass die Gemeinschaft sich bewusst darüber ist, warum sie zusammen ist, also ein gemeinsames Ziel, ein Ziel, was sich auch wandeln kann, was immer wieder neu angeguckt werden muss, definiert werden muss. Die ZEGG-Gemeinschaft wechselt ja in ihrer Zusammensetzung immer wieder. Das heißt, man muss unter den Menschen, die es gerade sind, auch in der persönlichen Entwicklung, in der die Einzelnen gerade sind, gucken, wie das Ziel neu definiert wird. Die Gemeinschaft braucht ein gemeinsames Ziel und darüber muss man sich gut verständigen. Gemeinschaft, das Forschen, das bewusste Forschen am Thema Gemeinschaft, die Komplexität des gemeinschaftlichen Zusammenlebens. Gibt es einen inzwischen ähnlich großen Ableger in der kargen und doch irgendwie kaum 20 Kilometer vom Atlantik. Hier nistete sich eine teils neu gruppierte, teils aus übergesiedelten Veteranen bestehende Gruppe auf ca. 140 Hektar Land ein. Einem Areal mit zwei kleinen Seen, einer Handvoll Häuser, Ökogärten und vor allem diversen Versammlungsstätten, in denen die vielfältigen Gruppierungen der ca. 100 Mitglieder ihre utopischen Projekte entwerfen und ständig erweitern und verfeinern. Sie nennen sich ein Heilungsbiotop. Heilen wovon? Von der aller Orten bis hinein in die Familien, die Paarbeziehungen und die Politik sowieso tobenden Gewalt, sagen sie. Wir seien eine Gesellschaft der Machtbeziehungen. Wenn es einen gemeinsamen Nenner dieser Alternativbewegung gibt, ist es immer wieder diese Grundsatzkritik an unserem Gesellschaftssystem, und zwar an seinem Monismus. Man begreift sie nicht, wenn man sie nur auf die Kritik der Konsumkultur, Konkurrenz und materieller Werte stutzen will. Oft nehmen sie daran ganz unbefangen teil. Es ist die Dominanz oder gar Ausschließlichkeit dieser Werte, die anderen Optionen, Sehnsüchten, Visionen und Lebensformen die faire Chance nehmen, also gerade den Wettbewerb der Ideen scheuen, der als Rechtfertigung der Konkurrenzgesellschaft so gern beschworen wird. Die herrschenden Ideen sind immer die Ideen der Herrschenden. Zitieren Sie gerne. Würden wir in einer wahrhaft pluralistischen Gesellschaft leben, gäbe es für alle individuellen Lebensformen genügend Spielraum. In der normalen Gesellschaft ist Politik immer ganz objektiv. Und wo sozusagen der Mensch sich als Persönlichkeit möglichst heraushalten soll. Und ich finde diesen Blickwinkel überholt. Es gibt eigentlich heute ein neues Menschenbild für mich, wo eben der Mensch sich als Wesen mit in seine Arbeit hineinbuchstabiert und eine Subjektivität dadurch mit hineinbringt, die eben sehr wichtig ist. Ich meine damit, dass ich eben sozusagen meine Bedürfnisse als ein politisches Ziel mitformuliere. Ina Meyer-Stoll zitiert hier wohl den ausdiskutierten Konsens in einer der größeren und außer im ehrgeizigen Spektrum sozialer Ziele durchaus repräsentativen Kommunen. Gut 3 oder gar 4 Jahrzehnte ist es her, seit dieser Slogan mal Furore machte. Das Private sei politisch. Heute klingt der 68er Schlachtruf rührend und müsste doch brandaktuell sein. Kochen oder körperliches Glück als politisches Programm? Wenn beim gemeinsamen Kochen gesungen und um die Töpfe getanzt, gewirbelt oder debattiert wird, hakt man nicht nur eine Pflicht ab, sondern es wird Teil des Soziallebens. Mit all den Ritualen, der Abenteuerlichkeit und der Poesie des Alltags. Da platzt schon mal eine Musikgruppe in die kulinarischen Vorbereitungen hinein und tanzt zwischen Töpfen, Schläuchen und Geschirr halsbrecherisch umher wie eine Commedia dell'arte-Truppe, reißt die Arbeiter mit zum Mitsingen und Tänzeln, während sie munter weiter schälen, raspeln, brutzeln und abwaschen. Kein Motivationscoach hätte es sich besser einfallen lassen können, nur dass es hier der Lebensqualität und nicht primär der Produktivitätssteigerung dient. Menschen, die mit der Gemeinschaftsbewegung oder mit dem Leben in Gemeinschaft noch gar nie was zu tun hatten, gibt es höchstwahrscheinlich relativ wenige. Sonst haben wir eher Menschen, die irgendwie vieles in ihrem Leben schon ausprobiert, durchgemacht haben, gescheitert sind, auf der Suche sind nach neuen Dingen und so. Also die einfach für ihr Leben ein neues Lebenskonzept suchen. Viele Menschen, weil sie einfach interessiert sind am kreativen Miteinander, mit anderen sich auszuprobieren, über ihre Grenzen zu gehen und so. Zahl und Spektrum solcher Experimente in neuen Gesellungsformen sind überall in der westlichen Welt exponentiell gewachsen. Längst gibt es ein internationales Forschungsinstitut, das ICSA, die International Commune Study Association, bei Tel Aviv, in dem die Fäden solcher Experimente in Form von Erfahrungsberichten und Auswertungen zusammenlaufen. Ihr Direktor, der emeritierte Professor Jakob Ovet von der Tel Aviv University, we have here a very, very important collection of material on modern communes. I believe that is one of the few in the world that has such an enormous collection. Das Institut ist weltweit konkurrenzlos. Und nicht zufällig reißen sich Kommunen auf dem ganzen Globus um die Jahrestagungen, die dann in dickleibigen Referatbänden veröffentlicht werden. Dass darin auch viel Unsinn steht, ist leider unvermeidlich, da eben nicht nur Experten, sondern auch Abgesandte einfältiger Gruppierungen aus aller Welt vortragen. Dennoch, es finden sich auch kluge Reflexionen. Und die Gegenwart solch seriöser akademischer Patriarchen wie Ovet sorgt trotz seiner eigenen, schon aus der ungezähmten Neugier angesagten Toleranz für Niveau. Oft genügt schon eine gemeinsame Abneigung, ein Feindbild zur Kommunebildung. Es bedarf mitunter nicht einmal eines gemeinsamen Nenners zum Zusammenschluss, hat Jakob Ovet verblüfft beobachtet. Die 60er Jahre, die erste hohe Zeit der Kommunenbildung nach den eher visionären und religiösen Kommunen vergangener Jahrhunderte oder den verschrobenen Zivilisationsflüchtlingen und bildungsbürgerlichen bzw. künstlerischen Aussteigern um 1900, waren das beste Beispiel für solch ein Gemeinschaftsgefühl ex negativo. In die ideologisch starren und zugleich leergefegten psychischen Innenräume des Kalten Krieges sog das unbefriedigte Sinnbedürfnis scheinbar neue Ideen ein, nur weil sie sich als Alternativen zu einer verdorbenen Zivilisation anboten. Dann aber gibt es offenbar so etwas wie eine Entwicklungsschwelle, an der die schiere Quantität der Betroffenen umschlägt in eine neue Qualität des öffentlichen Bewusstseins und die in Teilen sogar ihre Gegner mitreißt. The 60s had a very special combination, which you are probably aware of. First of all, es war der Zeitgeist damals, jene historisch einmalige 60er-Kombination. Liberalismus an den Unis, Antimaterialismus, Antikonsumkultur, die neue Linke, die Gegenkultur, die Hippies, die Anti-Vietnam-Stimmung und so weiter. All das hatte keine bestimmte Stoßrichtung. Aber es gab Menschen, die an der Politik verzweifelten und die eine alternative Gesellschaft gründen wollten. Es gab tausende solcher Kommunen. Direct action was to go and create an alternative society. By the time I got to Woodstock. Manche richten sich in der Sackgasse ein, andere versuchen herauszuspringen. Das neue Ideal, die Ressourcen der Gesellschaft zu nutzen, ohne sich ihren Zwängen zu unterwerfen, überlebte die 60er Jahre, wie die eindrucksvollen Archive der Forschungsstätte belegen, die jene zahllosen Experimente in aller Welt dokumentieren. Sie entstanden nicht zufällig im Herzen jenes Landes, das sich einst als dezentrales Netzwerk solcher Gemeinschaften, der Kibbutzim, definierte. Heute sind es andere Feindbilder, die Menschen zusammenschmieden, vor allem die Kritik am säkularen Monismus, jenem Einheitsdenken, zu dem es schon wieder angeblich keine Alternative gibt. Und unsere Kultur will diese Monomanie, Monogamie, diesen Monotheismus. Wir wollen immer nur das eine, einen Gott, einen Partner, ein wahres Selbst und so weiter. Eine Gefahr, die schon vor mehr als anderthalb Jahrhunderten von makellosen liberalen Geistern wie dem französischen Kulturkritiker Tocqueville oder dem englischen Philosophen John Stuart Mill hellsichtig formuliert wurde, dass eine herrschende Meinung oder Lebensform alle anderen verdränge oder zumindest diskreditiere. Heute passt der sogenannte Neoliberalismus genau in diese Kerbe, vor allem weil er sich als alternativlos geriert, als Gewinner des geschichtlichen Streits um die kulturelle Hegemonie. Sogar das Ende der Geschichte, verkündeten seine Vertreter schon, will sagen, alle Alternativen zu dieser ausschließlichen Lebensform seien im Grunde sinnlos, chancenlos sowieso. Und natürlich alle Belange, Bedürfnisse, Sehnsüchte, die darin nicht aufgehen. So mögen wir heute zum Beispiel die oft naiv missionierten sogenannten spirituellen Erfahrungen belächeln, die alle Orten von Sozialzentren, Krankenkassen, Ashrams, Gurus, Schamanen und Scharlatanen angeboten werden. Aber sie sind eine Massenbewegung und damit eine implizite Zeitgeistdiagnose. Irgendetwas wird vermisst. Ob es das ist, was möglicherweise von den Profiteuren dieses Bedürfnisses so benannt wird, ist eine andere Frage. Wir brauchen Erfahrungsräume. Durch Diskussion wird niemand klug. Aber natürlich brauchen wir die Diskussion unter Wissenden. Erfahrungsräume lassen sich heute wohl nur noch in den Nischen der kommerziellen Verwertbarkeit auftun. Zones of benign neglect nennt man solche, der Wortsinn sagt, wohlwollend vernachlässigten Bereiche, die für keinen Profiteur interessant genug sind, in denen also nicht alles darin gleich auf seine Verwertbarkeit hin beurteilt und entwickelt werden muss. In Diskussionsrunden oder sogenannten Trance-Events, in kollektiven Gesangs- und Tanzritualen, wie mit der weltbekannten Zigeunerin Ida Kellerowa, werden solche Erfahrungsräume wieder besetzt oder zumindest angepeilt, probehalber durchgespielt und gezielt therapeutisch eingesetzt. Zum Beispiel bei Übungen zur Kontaktaufnahme mit fremden Menschen. Deutsche sind hier besonders gehemmt. Die Suche nach Nischen in einem zunehmend homogenen Mainstream, der am liebsten jenen eindimensionalen Menschen züchten würde, den Herbert Marcuse in seinem Buch mit diesem Titel halb betrauerte, halb verspottete, treibt oft seltsame Sumpfblüten, vor allem Spiritismus, Esoterik, New Age-Spinnereien oder Rupert Murdoch-artige Glaubenssätze von morphogenetischen Feldern, Lovecrafts Gaia-Fantasien oder halbverdaute Ideen halbweiser fernöstlicher Gurus, ein oft skurriles Potpourri um manchmal ganz pragmatische Belange. Man kann den spiritistischen Sumpf auch als persönliche Religionen abtun, als individuelle Stabilisierungen, neben denen durchaus engagierte pragmatische Sozialexperimente durchgespielt werden. Womöglich können sich überhaupt Sehnsüchte nach freien, immer wieder auch neuen Lebensentwürfen angstfrei nur im verlässlichen Rahmen einer solchen Gemeinschaft ausprobieren, die sie nicht, wie Familie, Beruf und ähnlich verfestigte Lebenskontexte, als unpassend, peinlich oder gar subversiv abbügeln muss. Die Gemeinschaft fungiert als eine Art Familie, ist aber pluralistisch genug, um Rollenexperimente abzufedern, ja zu ermutigen. Das fängt schon an mit dem Ideal einer Gemeinschaft von Individuen. Kein Widerspruch in sich, aber ein schwieriger Balanceakt. Man muss wohl unterscheiden zwischen freiwilligen und unfreiwilligen Gemeinschaften. kurios. Wir betrachten gerade die unfreiwilligen Lebenszusammenhänge als die tieferen menschlichen Bindungen. Zwangsgemeinschaften wie die Familie oder eine Volkszugehörigkeit binden uns weit stärker als freiwillige Zusammenschlüsse, glauben wir. Emigranten wie Wilhelm Flusser haben dieses groteske Vorurteil melancholisch verhöhnt und von Goethes Wahlverwandtschaften bis hin zu den modernen Kulturnomaden ist die Befreiung von solchen durch Blut definierten Identitätszwängen immer wieder angedacht und verfolgt worden. You got a friend. You got a friend. Die heute wieder so hochgepriesene Familie ist immer noch unser bestens belegter Neurosenproduzent. Jener winzige Kreis der immer selben Menschen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, obwohl wir gar kein Interesse, geschweige irgendwelche Gemeinsamkeiten mit ihnen haben. Die Folgekosten sind offenbar gewaltig. Allein für Psychotherapien geben westliche Gesellschaften Abermilliarden aus, während die von uns belächelten, sogenannten vormodernen Kulturen, die typischen Psychoprobleme entweder in der Gemeinschaft auffangen oder von vornherein präventiv angehen, wie die Ethnopsychiatrie immer wieder von Neuem bestätigt. Nicht zufällig wohl scheiterte die Präventivmedizin bis in die jüngste Zeit immer wieder am Einspruch der Standesvertreter. Verständlicherweise, denn der Arzt wird nur gebraucht, wenn wir schon krank sind. Er hat also kein Interesse, unsere Krankheit zu verhindern. Erst seit ein paar Jahren wird ernsthaft geplant, solche schlichten Nützlichkeiten wie zum Beispiel gesunde Ernährung oder gewaltfreie Konfliktlösung in Schulen anzubieten. Themen, die in vielen der größeren Kommunen, oft haben sich ihnen Experten als Aussteiger dazugesellt, längst Gemeinplätze sind, berichtet der Soziologe William Salomon. Wir halten uns weithin für eine friedliche Gesellschaft und übersehen die subtilen Formen der Gewalt und Vergewaltigung im alltäglichen Umgang. Zum Beispiel in den unentrinnbaren Hackordnungen unserer Bezugsgruppen. Und nicht zuletzt sollten wir endlich auch Formen der Gewalt bis hin zur Selbstverstümmelung benennen und bekämpfen, die in so harmlosem Gewand wie unseren Ernährungsgewohnheiten daherkommen. Nicht die homogenen, oft religiösen oder esoterischen, durch eine Ideologie geeinten Kommunen sind daher das Faszinosum der Bewegung. Faszinierend hier sind vor allem jene Gruppierungen, die nicht nur einfach richtig leben wollen und nach gefundener, zeitloser Wahrheit die weitere Suche abbrechen, sondern jene, die sich als eine Art unaufhörliches und ergebnisoffenes Selbstexperiment begreifen. Der schon zitierte Kastor Stein, bis vor kurzem eine Art Verwaltungschef der ersten von Duhms Großkommunen in Belzig bei Potsdam. Das Forschen, das bewusste Forschen am Thema Gemeinschaft, also es ist jetzt nicht so sehr, Ökologie gehört mit dazu, Kinderaufwachsen gehört mit dazu, aber wir sind jetzt nicht eine spezielle Gemeinschaft, die sich mit dem Kinderaufwachsen beschäftigt, sondern unser Zentrum ist eher das Soziale, also das, was unter Liebe, Partnerschaft, Sexualität unter anderem thematisiert wird, was wir an Forschung in Richtung Gewaltlosigkeit, also was sind die Grundlagen für reale Gewaltlosigkeit, was wir da erforschen. Soziologen nennen das Handlungsforschung und sie ist in Reinkultur wohl nirgendwo anders denkbar. Nachdenken und Ausprobieren neuer Gesellungsformen ist in Schulen verständlicherweise strikten Grenzen unterworfen. Nur in freien Lebenszusammenhängen kann man über die beliebten rührenden Rollenspiele hinausgehen, bei denen, weil harmlos, sogar gestandene Persönlichkeiten mitmachen können. Erst wenn man so lebt, als ob, weiß man, wie es sich anfühlt und was für Folgen ein Ideal für den Umgang mit anderen Menschen haben kann. Die Zweckgemeinschaft wechselt ja in ihrer Zusammensetzung immer wieder. Das heißt, man muss unter den Menschen, die es gerade sind, auch in der persönlichen Entwicklung, in der die Einzelnen gerade sind, gucken, wie das Ziel neu definiert wird. Dass solche Fluktuation letztlich sogar die ganze Gemeinschaft umdefinieren kann, es ist ja in jeder Gesellschaft genauso, nehmen Sie billigend in Kauf. Die Gefahr, in eine Ideologie, eine reine Lehre oder in eine mehrheitsgestützte Monomanie zu schlittern, scheint ihnen größer als das Risiko der Destabilisierung. Zwar gibt es Plenarsitzungen, Foren genannt, und im Prinzip ist jeder stimmberechtigt. Sie dienen aber mehr und mehr nur zur Klärung bedrohlich strittiger Fragen und ansonsten eher sozialen Zwecken. Über Sachfragen wird auch hier in Ausschüssen entschieden. Die können zwar in Foren angefochten werden, aber die pauschale Palaverei ist äußerst ineffizient, haben Sie gemerkt. Die Erfahrung ist, dass wenn wir zu früh Diskussionen öffnen nach Vorträgen, dass es eine Gewohnheit gibt, die zu zerreden. Also man nimmt sich irgendeinen Teil aus dem Vortrag raus und stellt eine ganz intelligente Frage und diskutiert darüber und schon ist alles vergessen, was vorher gesagt wird. Vor allem nimmt man es nicht wirklich in sich auf, weil man die Diskussion nutzt, um den Inhalt eigentlich wieder zu verkleinern oder abzuschmettern und das sogenannte Heilige wieder zu banalisieren. Das ist ein Grund, warum wir eine Zeit lang nicht diskutiert haben, wie man es so schön sagt. Dass die Ungeduld mit der mühseligen demokratischen Meinungsbildung rasch umschlagen kann in autoritäres Gebaren, offenbart nicht zuletzt der Gründervater selber. Es gibt einen Punkt, wo Freiheit identisch ist mit Einordnung in bestehende Lebenszusammenhänge. Es gibt einen Punkt von Unterordnung, wo man einem Dogma folgt, und es gibt einen Punkt von Freiheit, der in einer Einordnung in übergeordnete Lebenszusammenhänge besteht. Heute ist man heimgekehrt zur demokratischen Streitkultur. Die sogenannte sexuelle Befreiung mag als allgemeines soziales Experiment sich nicht durchgesetzt haben. Offener pluralistisch ist die westliche Welt in jedem Fall geworden. Und selbst Länder wie Japan oder Indien stehen bei der erotischen Mobilität kaum zurück, belegen jüngste Studien. Dennoch, die Gratwanderung zwischen Geborgenheit und Promiskuität, also zwischen Angstfreiheit und erotischem Pluralismus, kann wohl, wenn überhaupt, nur in einer Gemeinschaft gelingen. Beides zugleich ist in der Konkurrenzgesellschaft nicht zu haben. Da bietet nur die Familie Geborgenheit und auch das immer weniger. Und nur die Single-Szene, die wünschenswerte erotische Mobilität, die der erotischen Abstumpfung im Familienleben vorbeugt. Für uns ist es ein Politikum, dass wir in die Lage kommen, eben gerade in der Liebe nicht mehr einen privaten Besitz über einen Menschen zu legen, sondern dass also wir selbst in die Lage kommen, so zu lieben, dass der andere frei ist, zu uns zu kommen, bei uns zu bleiben, aber auch den ganzen Nähe und Abstand so zu gestalten, wie es für ihn stimmt. Nach ihren Glücksvorstellungen befragt, zitieren Menschen meistens nur noch Schlagertexte. Zum Beispiel jene Formel, ich brauche dich. Natürlich ist das keine Liebeserklärung, sondern eine Abhängigkeitserklärung. Und erst ganz langsam fließt diese Einsicht in die Populär- und Ratgeberliteratur ein. Dass starke Individuen einander nicht brauchen, sondern ergänzen, im Idealfall bereichern. Wenn ich den anderen nur zur Erfüllung meiner Wünsche brauche, missbrauche ich ihn oder sie ja nur als Werkzeug meiner Bedürfnisbefriedigung. Seine oder ihre eigene Individualität ist dabei weniger wichtig, als was er mir bedeutet. So werden Menschen einander fremd, gerade durch ihre angebliche Liebe. Und sollte sich einer entwickeln und nicht mehr zum Werkzeug unserer Bedürfnisbefriedigung taugen, ist offenkundig die Grundlage einer solchen Liebe bedroht. Ich habe zum Beispiel ganz konkreten Partner seit 20 Jahren, mit dem habe ich zusammen ein Kind. Und unsere Tradition ist, dass wir am Wochenende Familie leben. Da schlafen wir alle drei zusammen, wachen morgens zusammen auf, trinken Kaffee. Und das ist unsere Tradition am Wochenende. Und während der Woche ist es meistens so, dass, also wir leben nicht zusammen in einem Haus. Mein Freund lebt direkt nebendran. Das Kind lebt bei mir oder im Kinderhaus, je nachdem. Und wir beide haben andere Geliebte, Freunde, Liebhaber und die treffen wir jetzt nicht nur während der Woche. Aber es gibt einfach für jede Art der Begegnung einen eigenen Raum. Also ich pflege meine intimen Kontakte mit einer Regelmäßigkeit genauso, wie ich die Begegnungen, die mal so zufällig passieren, pflegen kann. Ängste, besonders Verlustängste, lassen sich nur entschärfen, wenn man eben keinen Verlust befürchten muss, nur weil Mann oder Frau die eigenen Sehnsüchte, Träume oder auch Begierden offen bekennt. In den Vollversammlungen der Gemeinschaft darf und soll das jede und jeder auch gezielt ansprechen, betont Ina. Ich finde sehr, sehr wichtig, dass wir hier die Frage Arbeit an der freien Liebe als Gemeinschaft bearbeiten. Und ich glaube auch, dass viele von uns das leben, dass wir nicht aus eifersüchtigen Gründen das Glück unseres Geliebten zerstören. Also, dass ich jetzt nicht hinrenne zu meinem Freund und ihm da direkt eine Szene mache, sondern dass ich auch tatsächlich lerne, das Glück meines Freundes auszuhalten und zum Beispiel trotzdem noch so viel Selbstbewusstsein zu haben, dass ich weiß, ich liebe ihn und ich weiß, ich kenne ihn, er liebt auch oder begehrt auch andere Frauen. Das eben unterscheidet solche Experimente von den One-Night-Stands, die alle isoliert bleiben und sozusagen nur kumulativ ein Erfolgserlebnis verkörpern. Der avisierte Erfolg hier ist auch ein emotionaler Zuwachs für die ganze Gemeinschaft. Es ist eine delikate Gratwanderung, weiß Ina. Ich wünsche mir natürlich, dass jetzt mein Partner, dass ich mit diesem Mann, wo man vielleicht in der Gesellschaft sagen würde, das ist mein Mann oder mein Ehemann, dass ich mit diesem Mann sehr viele Dinge gemeinsam teile. Also dass es eine geistige Verständigung gibt, wo man Interessen gemeinsam verfolgt, wo man eben zum Beispiel sich auch geborgen fühlt, wo man schönen Sex miteinander hat, also wo man versucht, viele Dinge, die ich liebe, mit einem Mann zu erleben. Welches Paar wünscht das nicht? Aber warum nur ein Paar? In solcher Großfamilie soll ja keine Form menschlichen Umgangs prinzipiell ausgeschlossen sein, nachdrücklich auch nicht die Erotik. Und da solche Familien nicht aus Blutsverwandten bestehen, sondern aus freiwilligen Zusammenschlüssen, vieler zunächst einmal Fremder, wird auch das skurrile Inzest-Tabu gar nicht erst relevant. Grundsätzliche Einwände gegen eine auch erotische Solidargemeinschaft dürften auch seriösen Ethikern schwerfallen. Nur fundamentalistische Puritaner bleiben unversöhnlich bei solchen Visionen, die sich übrigens in Farben und detailstrotzender Form, eindrucksvoll durchdacht, schon im 19. Jahrhundert bei Charles Fourier finden. Wie könne die Welt in Frieden leben, wenn unter den Geschlechtern Krieg herrsche? Wiederholen sie oft und gerne. Nirgends wird offenkundiger, glauben sie, dass das Private immer auch politisch sei. Sogenannte Friedensarbeit ist denn auch in jeder Hinsicht ein persönlicher wie auch politischer Belang. Natürlich gibt es auch hier die ewige Naivlinge, die nicht einmal Gewalt zur Bekämpfung von Gewalt für legitim halten. Wie das gehen soll, Gewalt ohne Gegengewalt zu entschärfen, Gewaltopfer gewaltlos zu schützen, bleibt bei solchen Friedenspuristen höchst nebulös. Neben den blinden Ideologen jedoch gibt es durchaus handfeste Praktiker. Die Britin Sheila Alberthy ist zwar kein Mitglied einer Kommune, aber sozusagen Dauergast, denn ihre Arbeit kann durchaus als beispielhaft gelten. I run an institute in Oxford, based on detailed research on how decisions on major defense projects are made. Ich leite ein Forschungsinstitut in Oxford, das detailliert untersucht, wie Entscheidungen in Fragen der jeweiligen nationalen Verteidigung getroffen werden. Unser Ziel ist, dass die Entscheidungsträger zum Dialog untereinander gebracht werden, damit sie ihre grundsätzlich negative Einstellung überdenken. And contrasting the cost of those interventions with the cost of military interventions and the comparative effectiveness. Ihr weltbekanntes Oxford Research Institute bringt regelmäßig amerikanische, russische, indische, pakistanische und andere Nuklearpolitiker und Militärs an einen runden Tisch. Schon damit sie im persönlichen Kontakt lernen, dass auf der jeweils anderen Seite auch bloß nüchterne Interessenvertreter wie sie selber sitzen. Die eigentlichen Kommunarden können zwar nicht auf dieser Ebene tätig werden, doch Alberthys unideologisch-pragmatisches Modell findet im kleineren Maßstab durchaus Anwendungen. Der Holländer Wam Kat, Sohn des Gründers der legendären Künstlergruppe Cobra, residiert in einem Wohnwagen auf dem Gelände des ZEGG und ist ansonsten nicht nur Mitglied des Stadtrats von Belzig, sondern auch tätig als Kopf einer Mini-NGO namens Balkan Sunflower, in ethnischen Hochspannungsgebieten wie den Grenzregionen zwischen Serben und Kroaten. In Pakrac, in ein kleines Dorf, 8000 Einwohner, was genau, wo die Grenzlinie, sogenannte Friedenslinie, genau durch die Stadt lag. 4000 Kroaten an der einen Seite oder 4000 Leute an die kroatische Seite, 4000 an die serbische Seite. Und innerhalb von 2-3 Jahren haben wir versucht, mit den Jugendlichen und mit Kontakten über die Linie, sag mal, das Vertrauen hin und her aufzubauen. Konkret bedeutet das zum Beispiel, wir hatten an beide Seiten von der Linie auch wieder Freiwillige arbeiten. Die haben mitgeholfen, Häuser abzubauen, abzutragen, die kaputt waren, und die Steine abzubicken, so wie die Trümmerfrauen nach dem Zweiten Weltkrieg in Berlin gemacht haben, und durch diese Methode Kontakt aufgebaut zum örtlichen Bevölkerung. Kinderaktivitäten gemacht an beide Seiten mit Hilfe von einer Band aus Amerika, Nirvana, haben wir an beide Seiten ein Jugendzentrum aufgebaut. Wir haben Fotos über ein Wehr gemacht. Wir haben Musikkassettes gemacht, an die eine Seite die Hälfte und an die andere Seite die Hälfte, und haben, was wir stolz genannt haben, Friedensguerilla gemacht. Das, was die UNO und andere Organisationen offiziell nicht machen durften, Liebesbriefe über die Ceasefire-Linie zu schmuggeln oder persönliche Geschenke da hin und her zu bringen, das haben wir gemacht. Und Resultat ist da, wenn am 1. Mai 1995 die kroatische Staat es nötig fand, um genau dieses Teil in Kroatien einzunehmen, wo die Serben gewohnt haben, dass genau in diese Ortschaften, wo wir gearbeitet haben, die Leute geblieben sein und noch immer da sein. Man sieht, in solche Kommunen flüchten nicht nur sogenannte Gutmenschen, die ihre moralische Integrität bewahren, weil sie nie in Konflikte eingreifen, also nirgends mitverantwortlich sind. Sie wissen, Friedensarbeit besteht nicht aus abstrakter Empörung. Und vor allem, Friedensarbeit fängt immer zu Hause an. So widmen sie ganz besondere Aufmerksamkeit der Kindererziehung, ähnlich den einstigen antiautoritären Kindergärten. Die ersten Liebesobjekte des Kindes sind dieselben Menschen, von denen es abhängig ist. Also werden Kinder ihr Leben lang Liebe und Abhängigkeit in Verbindung bringen. Jene verräterische Formel »Ich brauche dich«, gemeint als Liebeserklärung, ist ja im Grunde eine Abhängigkeitserklärung. Das Kind aber sollte lernen, dass Liebe weder Hunger noch Sucht bedeutet und schon gar nicht, sich den Bedürfnissen anderer auszuliefern, auch nicht den narzisstischen der Eltern. Es ist nicht für andere da. Es sollte freiwillige Zusammenschlüsse lernen, nicht Abhängigkeitsverhältnisse. Mehr noch, diese Kommunenpädagogik erinnert an die faszinierendsten Aspekte der Aufklärung, nicht zuletzt an Schillers Briefe zur ästhetischen Erziehung. Zum Beispiel, dass Bildung zum mündigen Bürger jenen im Wortsinn Spielraum braucht, eben zum Durchspielen von Optionen und alternativen Verhaltensweisen. Denn ohne gleichermaßen legitime Alternativen oder Optionen kann es keine freie Wahl geben. Und freie Wahl ist das Markenzeichen des mündigen Individuums. Wo die angeblich freie Wahl immer schon vorentschieden ist, sei es durch Werte, Normen oder kulturelle Deutungen, da ist die Wahl nicht so ganz frei. Also braucht auch das Kind schon die Erfahrung, dass es Ermessens- und Entscheidungsspielräume hat. Solange Menschen in größeren Gruppen lebten, zum Beispiel in ländlichen Gesellschaften oder Kulturen, war das kein Problem. Da gab es die Eltern, Onkel, Tanten, große Brüder und Schwestern, Mägde und so weiter. Alles Bezugspersonen. Erst mit der heute normalen Kleinfamilie kam diese Zwangsverkoppelung zustande, der wir so viele Neurosen verdanken. So kann man den Versuch des Gemeinschaftslebens auch als Wiederbelebung der Großfamilie sehen, glaubt der Indianer-Guru Manitonquat, Dauergast in vielen der bekanntesten europäischen Kommunen. Verzweifelt immer wieder, halb ironisch, halb betrübt darüber, wie scheinbar natürlich die Konkurrenzmentalität uns Westlern erscheine. Als könnten wir nicht die Folgen dieser Einstellung aller Orten in den typischen sogenannten Zivilisationskrankheiten sehen. Die Alten haben uns gelehrt, dass die Menschen gleichsam einen eingebauten Befehl in sich trügen, dass sie in sogenannten Kreisen leben sollen, also in Gemeinschaften, dass sie Hilfs- und Solidargemeinschaften bilden sollen. Die Alten meines Stammes betonten immer wieder, dass dieses System ja auch funktioniere und seit Urzeiten immer schon funktioniert habe. Und jetzt ist plötzlich ein anderes System entstanden, das offenkundig überhaupt nicht funktioniert. Ganz im Gegensatz zur verbreiteten Ideologie der quasi natürlichen Primärbeziehung eines Kindes zu seinen biologischen Eltern scheint vielmehr der Drang zu vielfältigen Bezugspersonen die Norm zu sein. Das bestätigen nicht nur Ethnologen und Ethnopsychiater mithilfe einer ständig anwachsenden Liste von Kulturen in dieser Hinsicht. Es entspricht auch den langfristigen Erfahrungen des ungezwungenen Gemeinschaftslebens, berichtet Barbara Kovac von der portugiesisch-deutschen Kommune Tamera. Geborgenheit findet das Kind natürlich als allererstes mal bei seinen biologischen Eltern. Darüber hinaus aber haben wir sehr oft die Erfahrung gemacht, dass Kinder, wenn man sie frei lässt, dass sie einen Drang haben, sich andere Frauen und Männer zu adoptieren. Als zusätzliche Mütter, als zusätzliche Freundinnen, Freunde, Väter. Als sie bauen sich, wenn man sie frei lässt, frei ihren sozialen Bezugsrahmen aufbauen lässt, ein Netzwerk, was einer kleinen Gemeinschaft entspricht. Zudem legt man in Kommunen, zum Beispiel in Tambira, die Erziehung teilweise gern in die Hände älterer Jugendlicher, weil die noch näher an der Erfahrungswelt des Kindes sind. Eine Art Kinderrepublik, ohne dass der Zugang zu den Eltern versperrt würde. Aber die Kinder sollen so früh wie möglich Selbstständigkeit lernen. Auch hier gibt es ein kulturelles Vorbild. Eine indische Kultur namens Moriyas, wo sogar räumlich eigene Lebensumfelder zu diesem Zweck abgegrenzt werden, gleichsam Vororte des eigentlichen Dorfes. Solche Modelle haben sie natürlich ausgiebig und sorgfältig recherchiert und studiert. Ob sie sich auf Produkte westlicher Kleinfamilien übertragen lassen, ist noch nicht abzusehen. So viel freilich lässt sich jetzt schon sagen. Das Ideal solcher Kommunen ist also mitnichten kollektivistisch. Es will partout nicht das Aufgehen des Individuums im größeren Ganzen. Im Gegenteil, man will die Vorteile beider Seiten, Freiheit und Geborgenheit. Trotz aller Fehler und Verfehlungen, Spinnereien und spiritistischen Überbauten scheint doch auch immer wieder ein ehrenwertes Motiv durch, das bei unseren postmodernen Puristen und Apokalyptikern der angeblichen Alternativlosigkeit oder sogar des Endes der Geschichte aus dem Blick geraten ist, dass es zur angeblich wahren Weltordnung immer und grundsätzlich Alternativen gibt. Auch und gerade heute, betont der deutsche Guru der Subkulturforschung Rolf Schwenter. Es ist eine strotzende Vielfalt menschlicher Möglichkeiten. Allerdings würde ich sagen, die strotzende Vielfalt menschlicher Möglichkeiten betrifft einen geringfügig kleineren Personenkreis, als es schon mal der Fall war. Vielleicht sollten wir nicht nur fragen, sinnierte der große Sozialwissenschaftler Robert Lind, der einst, ob gewisse Ideen richtig seien, gemessen an der Wirklichkeit. Vielleicht sollten wir auch fragen, was für eine Welt müsste oder könnte das sein, in der diese Ideen richtig wären. Wahlverwandtschaften. Die Utopie der idealen Gemeinschaft. Ein Feature von Eike Gebhardt. Es sprachen Marietta Bürger, Ruth Schiefenbusch, Bernd Hahn und Hans-Gerd Kilbinger. Ton und Technik Gabriele Albert und Gabi Treichel. Redaktion und Regie Sabine Küchler, Deutschlandfunk 2006.